nahezu zwei Monaten stehen die Verteidiger von Budapest von ihren Verbindungen abgeschnitten im heldenmütigen Kampf. Herzen der Donaustadt, Männer und Frauen beim Bau von Barrikaden. Diese Bilder wirken wie ein Symbol für den Abwehrwillen Europas gegen den Bolschewismus. So trägt jeder sein Teil dazu bei, den Feind in besitzter Stadt und lange wie möglich zu erwehren. Links und Unasche, der Band der Apokalypse stand. Blutig rot sie in der Donau fluten in das Land. Unbändig der Wille, trotz Hunger, Schmerz und Pein. Die rote Fahne wird den Burgpalast niemals entweihen. Jede Straße, jeden Platz, bis zum letzten Stein. Ob Nacht oder Tag, Verzweiflung lässt Helden gedeihen. Eiserne Spur, welcher zwei Völker verband. Trotzte die Festung vier Monate lang. Die letzte Patrone braucht da ein von Haus zu Haus. Der letzte Leibbrot im Bauch zum letzten Mal lacht euch auf. Der letzte Tropfen Wasser im Hals, Gebrechen aus, Gebrechen aus. Für den Traum von Freiheit nehmen wir den Tod in Kauf. Budapest! Die Toten klagen an. Budapest! Geschändet und verbrannt. Budapest! Schon tausend Jahre alt. Budapest! Erfurcht vor all dem Leid. Reihe um Reihe, den Kugelhagel erlag. Riesig der Leichenberg, die Stadt ein Massengrab. Ohne Rücksicht auf Verluste, immer weiter voran. Wie bis es denn die nächste Stellung? Über alte Buderberge, alles Leben galt. Doch die Treibjagd des Feindes zerstört die Hoffnung mit Gewalt. Zwei Tage Schnee und Eis, dem Wahnsinn nach. Es gab keinen Halt der Freiheit so nah. Die letzte Patrone braucht der Halt von Haus zu Haus. Der letzte Leibbrot im Bauch zum letzten Mal lacht euch auf. Der letzte Tropfen Wasser im Hals, Gebrechen aus, Gebrechen aus. Für den Traum von Freiheit nehmen wir den Tod in Kauf. Thank you. mal Brot im Bauch. Zum letzten Mal rafft euch auf. Der letzte Tropfen Wasser im Hals. Wir brechen aus, wir brechen aus.